Ich bin dennoch überzeugt, dass ihr damit zumindest eine höchst wirksame Werbung für euer Unternehmen eingeheimst habt. Aber wieso steht von den Papageien von Mr. Fentress nichts in der Zeitung? Mr. Claudius wollte nicht, dass von den Papageien die Rede ist. Seine Sorge war, es könnte sich zu fantastisch anhören. Naja, wenigstens steht in der Zeitung von dem Bild. Allerdings hatten wir damit auch Glück. Glück hilft nur dem, der es sich zu nutzen zu machen versteht. Ihr habt Lucky und Schneewittchen wieder zurückgebracht? Ja, Sir. Und Mr. Claudius gab eine Erklärung ab und entschuldigte sich. Sie haben ihm verziehen. Ja, und die $1000, die Mr. Claudius für die Papageien zahlen sollte, hat Mr. Gomez auch erhalten. Er ist nach Mexiko zurückgereist und erholt sich nun von seiner Krankheit. Und was ist mit Eugenie, dem gerissenen Kunstdieb? Der ist immer noch auf freiem Fuß. Mr. Adams, sein Helfershelfer, fand sich empfindlich bestraft. Eugenie setzte sich nämlich ab, ohne ihn für die Dienste zu entlohnen. Nun ja, ihr habt also den Papagei meines Freundes wiedergefunden und die gestellte Bedingung erfüllt, dass ich auch diesen Fall kommentiere, falls ihr ihn mit entsprechend bemerkenswerten Ergebnissen lösen solltet. Vielen Dank, Sir. Ja, vielen Dank, Sir. Danke.